Gegen Ende der Ferien bekam Vito wieder ein wenig Farbe. Auch wenn sie es nicht wollten, mussten sich Vitos Eltern eingestehen, dass es aufwärts ging, seit wir wieder Zeit miteinander verbrachten. So durfte ich auch wieder ins Haus. Vitos Eltern sprachen nicht mit mir. Sie brachten mir beim Spielen kein Glas Wasser und auch keinen zweiten Teller Apfelschnitzer. Wenn es dunkel wurde, schlich ich zu mir nach Hause wie ein Dieb, denn das war ich, ein Dieb, der Vito das Bein geklaut hatte. Obwohl das meine Eltern anders sahen, das sei ein Stümper gewesen, Stümper. Ich kaute das Wort lange und verstand es doch nicht. Ich wusste nur, dass es mit den Ärzten zu tun hatte, die Vito operiert hatten. Ich wusste auch, dass etwas schiefgelaufen war. Meine Eltern versuchten ihr Bestes, um mir klarzumachen, dass ich mich nicht schuldig fühlen müsste. Stümper. Als wäre das Wort ein Bonbon zum Lutschen und der Mund füllte sich ein wenig mit Süße. »Ihr wart gleich dumm«, sagte mein Vater. »Vito ist selbst runtergefallen, so wie du auch hättest runterfallen können.« Aber ich dachte an den Griff, an das scharfe Ohr, das mich gerettet hatte. Und ich dachte daran, dass ich geschwiegen hatte. Warum auch immer. Ich hatte die Klappe gehalten. Und ich sagte nicht viel mehr, als die Schule wieder begann. Jeden Morgen holte ich Vito ab. Ich schob ihn zur Schule, wo Jirgi zwei alte Bretter an den Hintereingang legte, dass ich Vito in seinem Rollstuhl in die Schule hieven konnte. Einmal drinnen ging er auf Krücken umher, aber draußen zog es Vito vor, geschoben zu werden. Auch im Klassenzimmer durfte er aufstehen und herumlaufen, um die Beine zu durchbluten, wie seine Mutter auf einen Zettel für die Lehrer geschrieben hatte. Ich hingegen musste still sitzen. Beim kleinsten Mucks bekam ich eine Ermahnung. Schon in der ersten Woche handelte ich mir zwei Einträge ein. Die erste Seite meines frischen Hausaufgabenhefts war dicht in Rot beschrieben. Ich schämte mich nicht dafür, genauso wenig fürchtete ich mich vor meinen Eltern. Zum Appell traten wir an einem heißen Spätsommermorgen an. Die ganze Schule stand um das Rondell. In der Mitte der Walnussbaum, mit einer so dichten und breiten Krone, dass ich manchmal bei Wind dachte, er schwebte als riesenhafter Ballon einfach davon. Alle hatten wir unsere Pionierblusen an und unsere Halstücher. Die Kleinen, die Blauen, wir, die Älteren, die Roten. Auf dem Ärmel in Schulterhöhe war die ewige Flamme der Pionierorganisation eingestickt. Die Halstücher hatte man in einer bestimmten Art und Weise zu knoten, dass die Enden 10 Zentimeter symmetrisch zu beiden Seiten aus dem Knoten herausragten. Der Knoten selbst war nicht zu sehen. Durch geschickte Führung des Stoffs war er weggerafft unter einer kleinen Masche. Wir hatten Sport gehabt in der ersten Stunde. Ich war am Tor geblieben und konnte die ganze Zeit an nichts anderes denken als an den Knoten. Ich kassierte Tor um Tor. Die anderen wurden böse. Nach der Stunde hatte ich vor der Mädchenumkleide gewartet, bis mir ein größeres Mädchen half, den Knoten wieder zu binden, auch wenn mich das nicht rettete. Der Chemielehrer der Schule setzte den Plattenspieler in Gang. Es knackte in den Lautsprechern, die von den FDJlern eigens in den Hof gehievt worden waren. In Gedanken setzte ich mich auf unser Felsriff und versuchte hinunterzuschauen auf unser Dorf. Wir standen Klasse für Klasse in einer Reihe, zu je 10 hintereinander. Der Gruppenratsvorsitzende jeder Klasse trug einen Wimpel in der Hand, den er wie eine Standarte vor sich hielt. Ich war ins letzte Glied gerückt. Vito saß vor mir in seinem Rollstuhl. Wir sollten uns bereithalten, hatte man uns gesagt. Wofür, wussten wir nicht. Die Abzeichen für gutes Lernen in der sozialistischen Schule wurden zum Ende des Jahres verteilt. An der Messe der Meister von morgen hatten wir keinen Stich gesehen gegen die großartigen Projekte der Jungs, die nie einen Schritt vor die Tür machten, die nur in ihren Zimmern hockten und bauten, um an Urkunden zu kommen. Ich stand hinter Vito. Ein wenig unter mir glänzte das blonde Chaos seiner Locken. Wenn ich mich klein machte, hinter seinem Rücken und seinen Locken, dann verschwanden sein Stumpf und seine Beine aus der Perspektive. Ich konnte mir einen Moment lang einbilden, dass nie etwas passiert war. Den Rollstuhl dachte ich mir zu einem Stuhl. So war einige Minuten alles heil in Gedanken. Der Direktor verkündete die Jahresziele. Er verglich unsere Schule mit einer Fabrik. So wie die Werktätigen arbeiteten, sollten wir Einsen herstellen. Unsere Zensuren waren unsere Produktion. Und sie hatten die Macht, unsere Eltern glücklich zu machen, unsere Großeltern, unsere Onkel und Tanten, die auch alle werktätig waren. Mit dieser Macht über das Glück würden unsere Leistungen allen helfen. Unserem Chemielehrer glühten die Wangen hinter dem Plattenspieler. Ich wusste nicht mehr, auf welchem Bein ich noch stehen sollte. Mir wurden die Füße heiß, ich driftete in Gedanken davon, bestieg den Ballon des Walnussbaums, erhob mich in die Lüfte. Vito mit mir im Korb. Sandsack um Sandsack warfen wir ab, stiegen immer schneller und schneller ins Blau. Ich zuckte zusammen, senkte das Kinn auf die Brust. Es war totenstill geworden. Von fern glaubte ich, das Echo meines Namens zu hören. Es dauerte einen Moment, bis ich merkte, dass die Stille etwas mit mir zu tun hatte. Ich spürte die Blicke, sah die halb verrenkten Hälse der Streber, die zwar gern schauen wollten, sich aber nicht trauten, den Kopf zu weit zu drehen. Es war Vito, der den Kopf in den Nacken legte und sagte, dass wir vor mussten. Ich umfasste die Griffe des Rollstuhls. Seine Krücken hatte Vito nicht mitgenommen. Der Appellplatz war mit einer Mischung von Kies, Staub und Dreck bedeckt. Vito hielt mit Händen und Unterarmen die Lehnen umschlossen. Ich schob mit der ganzen Kraft, die ich hatte. Die Lehrer musterten uns unverhohlen. Die Schüler trauten sich immer öfter, die Köpfe zu drehen. Unter meiner Pionierbluse rann mir der Schweiß über den Bauch. Wir mussten das Rondell auf einer Seite ganz umrunden, um nach vorn zum Direktor zu kommen. Als wir ihn fast erreicht hatten, traf eines der Räder einen großen Kiesel und blockierte. Der Rollstuhl kippte. Vito fiel vornüber in den Staub. Manche lachten, manche schwiegen. Ich richtete den Rollstuhl wieder auf. Dann griff ich Vito unter die Arme, zog ihn zurück in den Sitz. In seine Handflächen hatten sich Steine gebohrt. Er sagte nichts, und ich traute mich nicht, ihn zu fragen, ob er sich etwas getan hatte. Es war unsere Pionierleiterin, die mir zur Hilfe eilte. Dann standen wir direkt neben dem Direktor, einem massigen Mann, den Vitos Fall sichtlich aus dem Konzept gebracht hatte. Er rollte nervös das Papier, das er in den Händen hielt. Er blickte mich an, dann Vito, schaute aber immer dann weg, wenn sich unsere Blicke begegneten. Er räusperte sich und begann zu sprechen. Ich hielt den Kopf gesenkt, lugte nur manchmal aufwärts. Vor uns die ganze Schule. Vito zusammengesackt und dreckig in seinem Rollstuhl, ich um Haltung bemüht. Die Mädchen aus unserer Klasse tuschelten. Ich glaube, dass einige weinten. Der Direktor sagte, was er zu sagen hatte, wie wir dagegen gehandelt hatten, was uns als gute Pioniere auszeichnen sollte. Vito würde den Rest seines Lebens nur ein Bein haben, ich müsste mich den Rest meines Lebens verantwortlich fühlen. Es knackte. Unser Chemielehrer hatte den Arm des Plattenspielers abgesenkt, die Musik begann zu schmettern. Der Appell war zu Ende. Alle gingen zurück in die Schule, keiner traute sich zu Vito und mir. Wir standen ein paar Minuten allein unter dem riesigen Nussbaum in der Mitte des Rondells. Ich hatte meine Hände auf Vitos Schultern gelegt und lehnte mich zurück, dass meine Tränen nicht auf Vito tropften. Ich dachte, jetzt steige ich mit Vito hoch in die Krone und fliege davon. Aber der Baum stand fest. Es waren die anderen, die entschwebten. So locker, so leicht kehrten sie in ihre Klassenzimmer zurück, wo vielleicht ein paar unbekannte Vokabeln auf sie warteten, ein paar mehr oder weniger schwierige Aufgaben und sonst nichts weiter. Es war ein windiger, aber warmer Septembertag. als ich mit Vito hoch zu unserem Riff ging, um wieder einmal den Himmel zu sehen. Vito bis hinauf zur blechernen Wetterfahne tragen konnte ich nicht. Dafür hatte ich mit Angelsehne und zwei Metallbüchsen ein Telefon gebaut. Ich würde für Vito sehen. Meine Augen wären seine Augen. Und wie der Radiokommentar beim Fußball atemlos jeden Spielzug beschrieb, wollte ich Vito in jeder Sekunde erzählen, was ich sah. Ich wollte ihm von den Schatten erzählen, die über die Ebene zwischen den Riffen flogen, vom Staub über den Feldern, dem Rauch aus den Schornsteinen der Papierfabrik. Er sollte sehen, nein, er sollte spüren, was ich sah. Ein Sprung zurück in der Zeit zu den langen, trägen Frühlingsabenden, als wir uns noch um die Kaulquappen gekümmert hatten und in Gedanken die waghalsigsten Kletterzüge durchging. Es sollte eine Überraschung werden. So ließ ich das Telefon im Rucksack verstaut, als wir am Feuerlöschteich saßen. Es war Donnerstagnachmittag und wir schwänzten. Das hatten wir eine Woche zuvor mit einer Limo genau hier im Schatten des Schiffs besiegelt. 4 Wochen hatten gereicht, dass wir unsere Lehrer, wenn nicht hassten, dann verabscheuten. Die einen, die im Mitleid ertranken, die anderen, die so taten, als wäre nichts, und wieder andere, die uns für unglaublich dumm hielten. Einzig Jirgi hielt zu uns. Wann immer wir auftauchten, hatte er etwas Kleines zu tun, eine Alibi-Aufgabe, damit er ein wenig schwatzen konnte. »Hier, halt mal die Hacke«, sagte er zu Vito, oder er trug uns auf, die Hintertür der Turnhalle abzuschließen. »Was würde ich ohne euch machen?«, sagte er und drückte uns etwas in die Hand, von dem er dachte, dass wir Jungs es gern hätten. Ein paar Tabakkrümel, ein paar Streichhölzer oder manchmal auch das aus einer Zeitung gerissene Bild irgendeiner Schauspielerin, die er wohl schön fand. So sammelten wir Ding um Ding. »Jirgis Schätze«, sagten wir dazu. Einmal traute ich mich dann auch, Jirgi zu fragen, ob ich mir eine Schubkarre aus dem Schulgarten borgen könnte. Ich erzählte Jirgi, wie ich vor dem Unfall mit Vito durch den Wald gezogen war, wie wir unsere Felsenstadt bewohnten und dass ich wieder einmal da hinauf wollte mit ihm. So weit laufen konnte Vito allerdings nicht. Auf den Krücken ermüdete er schnell und der Rollstuhl war in holprigem Gelände eine Katastrophe. So war ich auf die Schulschubkarren gekommen, mit dem dicken, luftgefüllten Gummireifen vorn. So eine wollte ich. »Wenn's weiter nichts ist«, sagte Jirgi. Einmal nach dem Unterricht hat er mir eine gebracht und eine Nische im Schuppen gezeigt, wo ich sie hinstellen sollte, damit er sie nicht für den Schulgartenunterricht herausgab. Ich putzte sie in einer Freistunde mit Schlauch und Bürste, bis kein Hauch Erde mehr in der Wanne zu finden war. Alles schimmerte metallisch rein. Der Schulgarten befand sich 200 Meter entfernt von der Schule unter einer Reihe Linden. Wenn kein Unterricht war, lagen die Beete verlassen. Die Wege rechtwinklig, die Rasenkanten und Rabatten mit Stricken abgespannt. Überall Schildchen, wo dieses wuchs und jenes. So hatte ich alles geplant. Das Telefon gebaut, die Schubkarre vorbereitet. Ich sagte Vito, er solle warten, ich müsse kurz zum Schulgarten. »Ich dachte, wir schwänzen«, sagte er. »Klar«, erwiderte ich, »aber du wolltest doch wieder einmal den Himmel sehen.« Der Nachmittag fauchte mir entgegen. Die Straßen wie große, leere Ofenlöcher. Wir hatten den richtigen Tag ausgesucht. Die Wolken fuhren eilig über den Himmel, eine endlose Karawane, weiß und grau. Ich öffnete das niedrige Tor zum Schulgarten, ging in den Schuppen und holte die Schubkarre. Einen Moment hatte ich Angst, dass mich jemand entdecken könnte, aber es kam niemand. Das Schulgebäude war in einiger Entfernung hinter den Linden verborgen. Ich schloss das Tor und eilte zu Vito. Er lag wie schon so oft bäuchlings auf dem Betonrand, schaute hinunter und tauchte die Hände ab und an ins Wasser, als würde er etwas suchen. »Es geht los«, sagte ich zu Vito, der sich vom Teichrand zurückschob und dann mit den Händen langsam hochstützte. »Was geht los?« Er schaute die Schubkarre an. »Moment noch«, sagte ich und zog unsere Sofadecke und 2 kleine Kissen aus dem Rucksack. Ich breitete die Decke in die Metallwanne und lehnte die Kissen an die Rückseite. Ich spürte Vitos Blick im Rücken. »Ich bin doch kein verdammter Haufen Erde«, sagte Vito. »Aber du willst zum Riff. Und mit dem Rollstuhl kommen wir nirgendwo hin. Vito schaute reglos auf die Schubkarre. Er strich sich die Haare aus der Stirn, aber eine Böe blies sie ihm zurück ins Gesicht. Ich sah seine Augen hinter den Strähnen funkeln, sah ihn zögern. »Idiot«, sagte er. Dann stieg er ein. Wir ließen das Dorf schnell hinter uns. Vito saß erstaunlich sicher in der Schubkarre. Ich nahm die Geheimwege zwischen Hecken und Gärten. Wir hatten Angst, jemanden zu treffen. Nicht nur, weil wir schwänzten. Es gab nicht wenige, die uns im Blick hatten, was immer wir auch taten. Manche bemitleideten uns. Manche verachteten uns. Aber an diesem Donnerstag trafen wir niemanden von denen, die schwatzten, die über den Gartenzaun flüsterten und die Köpfe nach uns neigten. Wir trafen niemanden von denen, die uns verraten hätten in der Schule oder bei unseren Eltern. Mir lief der Schweiß schon nach wenigen Kurven. Meine Arme wurden schwer, aber wir schafften es ohne Zwischenfälle hinaus auf die Felder Richtung Wald. Ich hielt erst unter der großen Linde an, um auszuruhen. Der Wind hatte sich ein wenig beruhigt. Vito blieb in seiner Schubkarre sitzen und starrte Richtung Dorf. Ich glaube, er hatte es, seit er von der Kur zurückgekehrt war, nicht mehr verlassen. Dann zog er eine zerknautschte Schachtel aus der Hosentasche, die ich nicht sofort als Zigarettenschachtel erkannte. »Von Jiri«, sagte Vito. Er fingerte zwei arg zerknitterte und verbogene Zigaretten aus dem Innern, vier Streichhölzer und die abgerissene Seite einer Streichholzschachtel, die man zum Anreißen brauchte. »Zwei Versuche für jeden«, sagte Vito. Er steckte sich eine Zigarette in den Mund und gab mir das Stück Streichholzschachtel. Ich versuchte, das festzuhalten und gleichzeitig mit der anderen Hand zu schützen. Vito beugte sich über meine Hände. Er riss das Streichholz an. Ich hörte die Flamme zischen, aber im selben Moment war sie erloschen. Wir sagten nichts. Nun war ich dran. Vito versuchte, die Hände stärker zu schließen. Ich beugte mich noch tiefer hinab, aber wieder hörten wir die Flamme nur, ohne sie zu sehen, ohne überhaupt einen Moment zu finden, die Zigarette ans Streichholz zu führen. Man hätte ziemlich dumm sein müssen, um es nochmal zu probieren. Ich schritt so weit aus, wie ich konnte. Schnell gehen strengte an, aber langsam gehen brauchte Zeit und mir wurden die Arme mit jeder Minute schwerer. Vito saß wie ein kleiner König in der Schubkarre. »Wie soll ich eigentlich da hochkommen?«, fragte Vito. Unser Felsriff stand scharf gegen den Himmel. Die Kiefern waren wie ausgestanzt. Ich schob aus Leibeskräften. Der Boden war sandig, das Rad schlingerte. Ich hatte keinen Atem übrig, sonst hätte ich gepfiffen. Vito schaute geradeaus. Ich hatte den Eindruck, dass er stolz aussah. Ein Kapitän auf großer Fahrt. Das Gelände stieg allmählich an, der Weg wurde schmaler und schlängelte sich durch die Felsblöcke, die wir so gut kannten. Unsere Felsenstadt. So wie ich Vito vorher beschwingt durch den Wald geschoben hatte, schaute ich nun zu den Blöcken hinauf und begriff, dass diese Zeit vorbei war, dass ich nie wieder mit Vito klettern gehen könnte. Ich musste anhalten, rieb mir die Arme. Vito drehte sich nicht um. Die letzten Meter zum Wandfuß kam ich nicht hinauf. Der Touristenpfad folgte einigen Stufen. Mit der Schubkarre nebenher kam ich keinen Zentimeter mehr voran. »Jetzt bist du dran«, sagte ich zu Vito. Ich half ihm aus der Wanne und drückte ihm eine Stütze in die linke Hand. Den rechten Arm legte er um mich. Ich setzte den Rucksack auf, der neben Vito in der Schubkarre gelegen hatte. Wir folgten nicht den Stufen des Touristenpfads, wo wir im Frühjahr noch unsere Gläser mit den Kaulquappen herunterbalanciert hatten. 50 Meter entfernt hatte ich eine Stelle gefunden, die mir passend für unser Vorhaben schien. Die Büchsen meines Telefons waren mit Angelsehne verbunden, die nichts berühren durfte, kein Stück Stein, kein Gebüsch, kein Baum. Sonst würde es nicht funktionieren. Ich hatte meine Konstruktion mit meinem Vater auf dem Feld ausprobiert. Alles funktionierte prächtig, obwohl die Sehne recht lang war. Ich presste mir die Büchse aufs Ohr und hörte meinen Vater flüstern. »Hörst du mich? Hörst du mich? Bitte kommen!« Die Sorge, die in den letzten Wochen so oft durchklang, schien mir plötzlich verschwunden. Wir standen uns auf dem Feld gegenüber. Er redete unablässig in seine Dose und gestikulierte von fern. Und das war er für mich auch. Fern, wie in einer vergangenen Welt. Meine Mutter, mein Vater hatte ich zurückgelassen. Ich winkte, hob den Daumen und hörte meinen Vater unablässig. »Es funktioniert, es funktioniert. Hast du gut hingekriegt?« Ich fragte mich, was an zwei mit Folie bespannten Dosen nicht hinzukriegen war. Aber mein Vater war Feuer und Flamme. Vielleicht dachte er, dass ich nach Vitos Unfall den Kopf wieder frei bekäme, etwas anderes zu tun, dass ich wieder Dinge für mich unternahm. Tatsächlich hatte ich einzig Vito im Kopf, dem neben mir der Schweiß aus den Haaren tropfte. Das Gelände stieg zum Wandfuß steil an. Wir gingen stark vornübergebeugt, um nicht aus dem Tritt zu kommen und rückwärts den Hang hinunterzurutschen. Vito schnaufte und fragte nichts mehr. Er hatte sich meiner Führung überlassen. Manchmal fluchte er leise, wenn seine Stütze im Waldboden einsank und er drauf und dran war, das Gleichgewicht zu verlieren. Dann schloss sich sein rechter Arm um mich und ich staunte, wie viel Kraft er wieder hatte. Als wir den Wandfuß erreichten, packte ich eine Trinkflasche aus, zwei Semmeln und zwei Würste. Ich zögerte mit dem Telefon. Vito sah die zwei Dosen und auch die Angelsehne. »Hast du das aus Physik geklaut?« Ich schüttelte den Kopf. »Das habe ich für uns gebaut.« Ich erklärte Vito meine Idee, dass ich für ihn sehen wollte, dass wir es wie im Radio machen würden. Ich wäre der Kommentator und er könnte alles miterleben. Vor diesem Moment hatte ich mich immer gefürchtet. Ich dachte, dass Vito vielleicht einen Lachanfall bekommen würde. Nichts dergleichen geschah. Wir saßen im warmen Sand, die Beine ausgestreckt, drei Beine und ein halbes. »Na, dann geh mal auf Station«, sagte Vito. Als ich in den Kamin einstieg, verschwand die Sonne zum ersten Mal für längere Zeit. Der Winkel, wo Vito saß, lag einigermaßen geschützt. Überall sonst hörte ich den Wind durch die Spalten und um die Vorsprünge pfeifen. Mir war kühl im T-Shirt. Ich spürte die Metalldose auf der nackten Haut. Sie baumelte mir vor der Brust, während sich aus dem Rucksack unten die Angelsehne abspulte mit jedem Meter, den ich an Höhe gewann. Die Kletterei war nicht schwierig. Ein bequemer Kamin, der sich leicht liegend schnurgerade aufwärts zog. Ich klemmte relativ bequem zwischen einer Seite und der anderen. Die Beine stemmte ich vorn gegen den Fels, mit den Händen stützte ich mich höher. Aus Vitos Position musste ich wie eine Raupe aussehen, die sich langsam höher schob. Bald tauchte unser Dorf auf und die Welt ringsumher und dahinter. Äcker, Wald, Felder. Darüber Felsennester und Waldrücken, ganz in der Ferne dann die erloschenen Vulkane des böhmischen Mittelgebirges. Es war außergewöhnlich klar. Über mir flogen die Wolken. Da und dort schoben sie sich zu schwarzen Fronten zusammen. Als ich oben ankam, zuckte Richtung Erzgebirge der erste Blitz, aber ich achtete kaum darauf. Vito hatte die ganze Zeit kauernd zu mir aufgeschaut. Als ich oben ausstieg, zog ich die Dose unter dem T-Shirt hervor und winkte damit, um ihm zu bedeuten, dass es losgehen konnte. »Ist hell hier oben. Man kann ziemlich weit gucken, bis zu den Tschechen rüber«, sagte ich. »Das kann ich mir denken«, sagte Vito. »Sonst?« »In der Schule sind alle Fenster zu, wahrscheinlich, weil es so zieht.« »Red lauter«, sagte Vito, »und erzähl mal was Interessantes.« Seine Stimme und die Geräusche der Böen mischten sich zu einem seltsamen Raunen, als würde die Welt selbst zu mir sprechen, als dringe seine Stimme aus einem gestaltlosen Äther irgendwoher. Es blitzte wieder, und ich hörte zum ersten Mal auch fernen Donner. »Was ist los bei dir da oben?« fragte Vito. »Es gewittert ein bisschen.« Tatsächlich flogen die Wolken über den Feldern. Gleißende Flecken wechselten mit tiefem Blau oder Grau dort, wo die Schatten fuhren. Plötzlich leuchtete das Dorf auf, feurig, wie herausgelöst durch einen staubigen Strahl Sonne. »Jetzt hat's eingeschlagen«, sagte ich. »Wo?« Richtung Schule. Muss die Turnhalle sein. Ich hielt mir die Dose ans Ohr. Ich wollte hören, ob Vito etwas sagte. Erzähl, erzähl, hörte ich ihn raunen. Die Sehne, so lang wie sie war, übertrug nicht gut, aber ich hörte oder spürte die Aufregung in Vitos Stimme. Nochmal, sagte ich. Jetzt brennt's. Das Dach hat angefangen zu brennen. Ich seh's leuchten, wie wir es in der Schule immer malen, wenn es aussehen soll wie Flammen. Schön orange, schön gelb. Ist schon offen, das Dach. Die fressen alles, die Flammen. Um uns krachte es bedenklich. Dafür war der Wind kurz eingeschlafen. Über mir arbeiteten die Wolken. Ich konnte zusehen, wie sie sich blähten und an anderer Stelle schrumpften. Sie schienen auf mich zuzukommen, als würden sie rasend schnell fallen. »Schlimme Sache«, schrie ich ins Telefon. »Schlimme Sache, Vito. Uns brennt die Schule ab. Ich sehe Löschwagen kommen.« »Aber ich höre keine Sirenen«, schrie Vito von unten herauf. Ich verstand ihn auch ohne Telefon. »Scheiße, Vito. Ich sehe die Klassen wie Ameisen wimmeln. Rette sich, wer kann. Und die Blitze krachen und der Wind heizt alles an. Eine Wand aus Feuer wird alles gefressen«, sagte ich. »Jetzt ist der Konsum weg. Das Schilf, die Linden.« Ich ließ unser Dorf untergehen, ohne zu merken, dass ich das Gewitter vor mir aufbaute, dass es auf mich zuflog. Ich schaute in die schwarzen Wolkenballen und dachte, warum nicht? Warum nicht? Ich dachte, jetzt erzähle ich nicht mehr. Jetzt wird die Welt so, wie ich will. »Blitze!« schrie ich. »Blitze und Donner! Und jetzt Wind! Sturm!« Ich hatte die Telefondose längst weggeworfen, hatte die Arme erhoben und empfing das Gewitter mit jeder Faser. Die ersten Tropfen fielen und ich setzte mich hin und ließ es regnen auf mich. Große, schwere Tropfen, die mir auf die Haare und in den Nacken schlugen, dass ich lachen musste. Und wenn man so auf dem Boden saß wie ich, dann konnte man den Donner spüren, nicht die Blitze, aber den Donner. Es war so fürchterlich schön, wie der Fels vibrierte, dass ich mich hinlegte. Natürlich war das eine schlechte Idee, das wusste ich. Einmal war eine ganze Herde Kühe umgekommen. Wie ein Lauffeuer hatte sich unter uns Kindern die Nachricht verbreitet. Von den Kühen, die seltsam verrenkt unter der Eiche beim Weiher lagen. Ich hatte meinen Vater gefragt, wie das geht. Wenn der Blitz ja nicht in die Kühe selbst einschlägt, warum alle tot sind? Mein Vater hat es mir erklärt. Ich habe es im gleichen Moment wieder vergessen. Ich wusste nur noch, dass man sich bei Gewitter hinhocken muss, die Füße nah beieinander. Aber in diesem Moment auf unserem Riff legte ich mich hin. Vito hatte sein Bein nicht mehr. Und ich wollte, dass der Blitz einschlägt, aber er tat es nicht. Ich sah das Gewitter weiterziehen, über die Ebene und die Riffe Richtung Osten. Die Blitze zuckten aus den Wolken, als kraulten sie die Landschaft. Irgendwann war es vorbei. Ich hörte Vito unten im Wald schreien. Ihm war kalt und er wollte nach Hause.